Voll Ärger begann er, die Häuser zu betrachten, um an etwas anderes zu denken. Weder einen Menschen noch eine Droschke traf er auf dem Wege. Trostlos und schmutzig sahen ihn die grellgelben hölzernen Häuschen mit den geschlossenen Fensterläden an. Kälte und Feuchtigkeit durchzogen seinen ganzen Körper und ihm begann zu frösteln. Zuweilen fiel sein Blick auf die Schilder der Kaufläden und Gemüsekeller. Er las jedes aufmerksam. Der hölzerne Gehsteig war schon zu Ende. Er ging an einem großen, steinernen Haus vorbei. Ein schmutziges, durchfrorenes Hündchen mit eingezogenem Schwanz lief ihm über den Weg. Irgendein schwer betrunkener Mann in einem Uniformmantel lag mit dem Gesicht nach unten quer auf dem Trottoir. Er schaute hin und ging weiter. Ein hoher Feuerwehrturm tauchte irgendwo links auf. »Halt«, dachte er, »das ist ja die beste Stelle. Wozu die Petrowski-Insel? Es geschieht dann wenigstens in Gegenwart eines offiziellen Zeugen.« Er lächelte beinahe zu diesem neuen Gedanken und bog in die nächste Straße ein. An dieser Straße lag das große Gebäude der Feuerwehr mit jenem Turm. Am geschlossenen großen Portal des Hauses stand als Wachposten, ganz eingemummt in einen grauen Soldatenmantel und mit der Schulter an den Torbogen gelehnt, ein Mensch mit einem Feuerwehrhelm aus Messing auf dem Kopf, einem sogenannten Achilleshelm. Schlaftrunken, gleichgültig kalt, streifte sein Blick aus dem Augenwinkel den herantretenden Svidrigailow. Beide, Svidrigailow wie auch der Achill, betrachteten einander schweigend eine ganze Weile lang. Schließlich erschien es dem Achill doch nicht ganz ordnungsgemäß, dass ein Mensch, der nicht betrunken ist, 3 Schritte vor ihm stehen bleibt, ihn unverwandt ansieht und nichts sagt. »Was wolle Sie, der Herr?« fragt er in einer stark jiddisch gefärbten Mundart, immer noch ohne sich zu rühren und ohne seine Stellung zu ändern. »Ja, nichts, Bruder. Guten Tag«, antwortete Svidrigailow. »Hier ist kein Platz zu bleiben stehen.« »Ich reise, Bruder, in ein fremdes Land.« »In fremdes Land?« »Nach Amerika.« »Nach Amerika?« Svidrigailow zog den Revolver hervor und spannte den Hahn. Achilles zog die Brauen in die Höhe. »Hier, was soll solches Scherze sein, hier nicht am Platz?« »Aber warum denn nicht?« »Weil Sie nicht am Platze sein.« »Nun, Bruder, das ist doch einerlei. Der Platz ist gut. Wenn man dich fragen wird, dann antworte einfach, ich sei, so hätte ich gesagt, nach Amerika gereist.« Er setzte den Revolver an seine rechte Schläfe. »Hier, man darf nicht. Hier ist kein Platz.« Fuhr Achilles auf, seine Augen immer noch weiter aufreißend. Svidrigailow drückte ab.